الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، heute werden wir, liebe Geschwister, uns سورة الإخلاص سورة Nummer 12 näher anschauen. سورة Nummer 12 112 سورة الإخلاص، die سورة der Aufrichtigkeit beginnt. Ich lese sie erstmal in deutscher Sprache übersetzt vor. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, sag, er ist Allah, ein Einer. Allah, der Überlegene, er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden, und niemand ist ihm jemals gleich. Diese vier Ayat, liebe Geschwister, diese Sura gehört zu den kürzesten Suren des Koran, Al-Karim. Und wir haben bereits über einige Vorzüge dieser Sura gesprochen. Zunächst einmal weise ich darauf hin, warum diese Sura offenbart worden ist, höchstwahrscheinlich. Und zwar berichtet uns in einer Überlieferung Abu al-Aliya über Ubay ibn Ka'b, dass einige Mushrikin, das heißt einige Götzendiener, zum Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam gesagt haben, Unsub lana rabbak. Das heißt sinngemäß so viel wie, beschreibe uns deinen Herrn. Oder auch, woher stammt dein Herr ab? Nasab ist die Herkunft. Woher kommst du her? Dann sagte der Ubay ibn Ka'b, فَأَنْزَرَ اللَّهُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Daraufhin hat Allah Azza wa Jal قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ herabgesandt. Und das ist ein Beweis dafür, dass die Sura beginnt mit Qul. Das heißt, obwohl das Wort Sprich an den Propheten sallallahu alaihi wasallam gerichtet ist, trotzdem ist es Teil des Koran, weil die Sahaba radiallahu anhum das in ihrem Mushaf alle geschrieben haben bei Uthman radiallahu ta'ala an. Diese Überlieferung ist, deswegen habe ich gesagt, höchstwahrscheinlich, weil in einer Überlieferung berichtet das Abu al-Aliya von den Tabi'in direkt als Offenbarungsgrund und hat Ubay ibn Ka'b weggelassen, dann wäre die Überlieferung Mursal, aber manche Ulama sagen, die wird gestärkt trotzdem durch die Überlieferung von Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, wo das gleiche Inhalt überliefert worden ist. Deswegen sagen manche Ulama, Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, dass der Hadith Hassan ist. Insofern können wir das mal so hinnehmen, dass der Grund, warum diese Sura offenbart worden ist, ist, weil die Leute den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesagt haben, beschreibe uns deinen Herrn. Daraufhin sagte Allah azza wa jal, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwa Allahu ahad, und die weiteren Sura. Surat al-Ikhlas, liebe Geschwister, über die Vorzüge haben wir gesprochen, als wir über verschiedene Heilmethoden des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesprochen haben, über verschiedene Ruqya-Arten. Aber die Sura an sich ist eine besondere Sura. Sodass sie sogar der Grund war, dass ein bestimmter Sahabi ins Paradies geht. Warum? Weil ein Sahabi wurde vom Propheten, der nicht namentlich erwähnt ist, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, anderswo, er wurde vom Propheten sallallahu alaihi wasallam als Führer einer Kompanie eingesetzt. Führer eine Kompanie ist immer der Teil einer Armee. Sariya auf Arabisch. Teil einer Armee. Das heißt, die ganze Armee, der Teil davon, hat er irgendwo hingeschickt und ihn als Führer eingesetzt. Als Amir. Und der Führer normalerweise ist auch derjenige, der die Gebete führt. Und so hat er, radiallahu anhu, die Gebete geleitet als Imam. Und er hat in jedem Salah, die Überlieferung, die ich jetzt sage, ist in At-Tirmidhi überliefert worden. Er hat in jedem Salah, in jeder Raka'a, hat er die Fatiha gelesen, danach hat er eine Sura gelesen. Aber bevor er diese Sura gelesen hat, hat er immer Qul huwallahu ahad gelesen. Immer. Fatiha, Qul huwallahu ahad und dann irgendeine andere Sura gelesen. Daraufhin haben die Leute zu ihm gesagt, hör mal zu. Entweder du liest Qul huwallahu ahad und nichts anderes, oder du liest etwas anderes. Oder wir werden dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam das sagen, was du machst. Und dann hat der Mann gesagt, nein, ich mag diese Sura und ich will sie lesen. Und entweder ihr lasst mich sie lesen oder lasst mich in Ruhe, dann werde ich eben euch nicht vorbeten. Als sie zurückgekehrt sind zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, haben sie ihm gesagt, okay, dann tat das. Jedes Gebet, was er verrichtet, darin liest er jeder Raka'a qul huwallahu ahad. Daraufhin sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, fragt ihn, warum er das macht. Dann sagten sie, dann fragten sie ihn, dann hat er gesagt, ich mache das, weil qul huwallahu ahad ist eine Beschreibung Allahs Azza wa Jal. Und ich mag diese Sura lesen. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, teilt ihm mit, dass Allah ihn auch liebt. Mit der anderen Überlieferung heißt es, Hubbuka iyyaha adkhalaka al-Jannah. Das heißt, die Liebe, deine Liebe zu dieser Sura wird dich ins Paradies eingehen lassen. Natürlich diese Überlieferung, der Grund, warum wir es gesagt haben, ist klar. Man sieht hier den Wert dieser Sura, das ist zweifellos. Aber was man auch sehen kann, liebe Geschwister, jeder Hadith hat immer eine, sagt man, nach außen hin klare, deutliche Bedeutung. Aber der Faqih, der Gelehrte, der Faqih gemeint ist jetzt jemand, der die Religion richtig versteht, der auch zwischen den Zeilen lesen kann, der mehr versteht aus einem Nass als andere. Der versteht zum Beispiel auch darunter, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Sahabi nicht direkt angegriffen hat. Und auch nicht direkt gelobt hat. Weil wenn einer jetzt kommt heutzutage auf die Idee, liebe Geschwister, und macht genau das Gleiche. Er macht genau das Gleiche. Dann müssten wir ihn genauso fragen, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es gemacht hat. Denn wir können nicht einfach direkt sagen, was er gemacht hat, ist zum Beispiel Haram. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das im Gebet nicht immer so gemacht hat. Ich meine, Gebet darfst du nicht machen, was du willst. Ja? Und du machst einfach, was du willst? Nee, geht nicht. Aber die Absicht ist entscheidend. Und die Frage, warum er das gemacht hat, war sehr wichtig. Und deswegen gut, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Antwort nicht direkt gegeben hat, sondern er hat erst einmal die anderen dazu gebracht, mitzudenken und auch die Antwort herauszufinden. Das gleiche kennen wir im Hadith, wo ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam. Und dann hat er zu ihm gesagt, O Gesandter Allahs, meine Frau hat ein schwarzes Kind geboren. Ja, könnt ihr euch noch daran erinnern, ein bisschen vielleicht? Meine Frau hat ein schwarzes Kind geboren. Also er will anzweifeln, dass es sein Kind ist. Nur er darf es nicht direkt sagen, weil wenn er es direkt sagt, hat er ein großes Problem mit Surat An-Nur. Auf jeden Fall sagte er der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, hast du Kamele? Sagte er, ja. Sagte er, welche Farbe haben sie? Ja, rötlich. Gibt es darunter auch eins, das schwarze Farbe hat? Dann sagte er, ja. Dann sagte er, was meinst du, woher diese schwarze Farbe kommt, wenn alle anderen rötlich sind? Dann sagt er, vielleicht eines deiner Vorfahren war schwarz. Dann sagt der Prophet, vielleicht auch eines seiner Vorfahren war auch schwarz. Ja? Und hier wissen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier hat nichts anderes als von den Erbgesetzen gesprochen, die wir heute in der Schule lernen, in der Universität lernen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat hier klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es sowas wie Erbgesetze gibt. Und die müssen nicht immer auftauchen, mal ja, mal nein. Aus der Biologie kennt ihr es auch. Kennt ihr die rezessiv und dominante Vererbung, richtig? Deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat hier nicht direkt die Antwort gegeben, sondern er hat den Fragenden dazu gebracht, mitzudenken, zu überlegen. Warum, wenn es um seine Kamele geht, denkt er gut? Und wenn es über seine Ehefrau geht, denkt er schlecht? Vielleicht hat er vorher Streit mit ihr gehabt, ich weiß nicht. Ja. Aber warum? Ja, das kann ja nicht sein. Das darf nicht sein. Ja. Wenn du eine Ausrede für Tiere findest, dann find erst recht eine Ausrede für eine erwachsene, gläubige, schamhafte Frau. Möge Allah mit ihr zufrieden sein. Insofern auch, wenn du, manche Leute stört das vielleicht. Manche Leute, wenn sie eine Frage stellen, dann versucht man sie auf die Antwort hinzuführen, sagen sie, ach jetzt komm, gib mir doch die Antwort oder so, ja. Weil sie nicht merken, wie pädagogisch sinnlos das ist, wenn man direkt einfach nur die Antwort gibt, richtig oder falsch. Wie dem auch sei, die prinzipielle, die Geschichte an sich, dass ein Mann vorgebetet hat und immer Qul Allahu Ahad gelesen hat, das ist nicht nur bei Tirmidhi Bihi, sondern auch in Sahih al-Bukhari und Sahih al-Muslim. Man sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Akhbiruhu anna Allah yuhibbu. Teilt ihm mit, dass Allah ihn auch liebt. Weil er diese Sura liebt, Allah azza wa jalla liebt ihn auch. Und so war es ein Grund, dass er ins Paradies eingehen darf. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam auch einmal hinaus zu seinen Freunden und hat zu ihnen gesagt, wer von euch schafft es etwa nicht, ein Drittel des Koran zu lesen im Gebet? Wer von euch schafft es etwa nicht? Also eigentlich schafft das jeder nach dem Motto, ja? Wer schafft es schon nicht, ein Drittel des Koran im Gebet zu lesen? Dann sagten die Sahabe zu ihm, oh Gesandter Allah, wer schafft es schon, ein Drittel zu lesen? Drittel des Koran, das sind 200 Seiten. 200 Seiten. Die Ausgabe in Medina hat 604 Seiten, also ungefähr 200 Seiten. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد gleicht einem Drittel des Koran. Und die offensichtliche Bedeutung ist klar. Das heißt, dass die Sura قل هو الله أحد zu lesen so wertvoll ist bei Allah Azza wa Jal. Das ist eine Ansicht unter den Ulama. Und das ist die offensichtliche Bedeutung dieses Hadithes. Was man قل هو الله أحد liest, ist das so wertvoll wie ein Drittel des Korans gelesen zu haben. Es ersetzt es nicht, dass man nicht falsch versteht. Es ersetzt es nicht. Also es ist ein Unterschied, ob man sagt, die Belohnung oder ob es ersetzt. Stellt euch vor, jemand macht als Kind Hajj. Das später, wenn er erwachsen geworden ist, dann muss Hajj nochmal machen. Ja? Das heißt, er hat die Belohnung einer Hajj bekommen, ja. Aber die Pflicht entfällt ihm nicht, weil es war ihm noch gar nicht auferlegt. Die Auferlegung kommt erst, wenn er alt geworden ist. Also, Entschuldigung, wenn er erwachsen geworden ist. Anderes Beispiel. Wenn du im Salah قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ dreimal liest, dann die offensichtliche Bedeutung des Hadiths ist so, wie wenn du den ganzen Koran gelesen hättest. Stell dir vor, jemand sagt, statt dass ich Alhamdulillahi Rabbil Alamin lese, lese ich lieber قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ dreimal. Sogar einmal, ja, dann sagen wir nein, das geht nicht. Das ersetzt es nicht. Das ersetzt es nicht. Und so gibt es bestimmte Suren des Koran, bestimmte Ayat des Koran, die einen besonderen Wert haben. Und besonders belohnt wird man dafür. Mehr als anderes, wenn man es gelesen hat. Und das ist, wie gesagt, gibt es häufig, auch über andere Suren des Koran ist das überliefert worden. Aber قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ besonders. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, liebe Geschwister, eine andere Auslegung des Hadithes zu sagen, es gleicht einem Drittel des Koran ist, manche Ulama sagen, nach Verinnerlichung des Koran habe ich herausgefunden, dass der Koran, was die Themen angeht, in drei Teile einzuteilen ist. Entweder es geht um Tawhid oder es geht um Geschichten der früheren Menschen. Oder es geht um Gesetze. Halal, Haram, was dazugehört. Und قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ ist Aqidah, ist Tawhid, ist La ilaha illallah. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Insofern ist das, stellt das ein Drittel des Koran dar. Ja? Diese Bedeutung gibt es auch unter den Ulama, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allzufrieden sein. Qatada ibn al-Nu'man radiallahu anhu hat einmal die ganze Nacht gelesen. Koran gelesen im Nachtgebet. Und er kannte anscheinend nur قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ auswendig. Und so hat er die ganze Nacht lang قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ gelesen. Und dann hat er nochmal neu angefangen und wieder gelesen und wieder gelesen und wieder gelesen. Nachher ist er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgegangen und hat zu ihm gesagt, O Gesandter Allah, ich habe die ganze Nacht gebetet, aber ich habe nur قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ gelesen. Also als wollte er sagen, das ist eigentlich nichts wert. Nicht die Sura. Die Sura ist was besonders. Nein, er meint die Tat. Weil er hat nur قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ gelesen, sonst nichts. Er hätte auch was anderes lesen können. Oder er hätte vielleicht lieber, was ist, was andere, Allahu alam, was, warum er nicht nur, warum Qulallah allein gelesen hat. Offensichtlich kannte er nur sie. Daraufhin sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben, dass Qulallah ahad ein Drittel des Koran darstellt. Ein Drittel des Koran wert ist. Insofern wollte er ihm sagen, mach dir keine Sorgen, lieber liest du die ganze Nacht nach Qulallah ahad, hast du gar nicht spät. Allah Azza wa Jal sagte im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, sag, er ist Allah ein Einer. Auf Arabisch das Wort Ahad bedeutet so viel wie Wahid. Wahid ist eins. Allah ist ein Einer, das heißt Allah ist ein Einziger. Und je nachdem, beides, wenn man es übersetzt, ist inshallah richtig. Ein Einer ist er, subhanahu wa ta'ala, ein Einziger in jeglicher Hinsicht. Egal in welcher Hinsicht, Allah subhanahu wa ta'ala ist einzigartig. Egal, ob es um seinen Namen geht, subhanahu wa ta'ala. Denn kein Name Allahs darfst du einem anderen Menschen geben. Auch wenn es um die Eigenschaften Allahs geht, subhanahu wa ta'ala. Er gleicht darin niemandem. Subhanahu wa ta'ala in jeglicher Hinsicht, in seiner Herrschaft, was seine Herrschaft eigentlich, seine Rububiyya, ja, seine Göttlichkeit, subhanahu wa ta'ala. Er darf als Einziger und muss als Einziger angebetet werden. Und man darf keine Ibadah machen für jemand anderes als Allah. Und all dies, Allah ist ein Einziger in jeglicher Hinsicht. Allah sagte, Allahu Samad. As-Samad ist ein Wort im Arabischen, das interessanterweise viele Bedeutungen beinhaltet. Und zusammengefasst können wir sagen, auf Arabisch bedeutet Samada jemanden beabsichtigen, jemanden sich ihm zuwenden. Das heißt, Allah Azza wa Jal ist derjenige, an den sich alle Geschöpfe wenden. Subhanahu wa ta'ala. Das heißt, die Bewohner der Himmel und die Bewohner der Erde und was dazwischen ist, alle wenden sich in allen ihren Bedürfnissen Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist As-Samad. Derjenige, an den sich alle wenden. Das bedeutet automatisch für uns, dass Allah azza wa jal As-Sayyid ist. As-Sayyid heißt der absolute Führer, der alleinige Herrscher, dem gehorcht werden muss. Das bedeutet auch, dass er subhanahu wa ta'ala, genau, warum ist er der absolute Führer? Und weil alle wenden sich an ihn. Das heißt, alle brauchen ihn letztendlich. Auch eine der Bedeutungen von As-Samad ist Ad-Da'im, das heißt der ewig Bleibende oder der ewig Währende. Und so gibt es nichts, was entschieden wird, außer durch seinen Willen, subhanahu wa ta'ala. Auch eine der Bedeutungen von As-Samad ist derjenige, der nicht durstet und derjenige, der nicht hungert. Subhanahu wa ta'ala. Ein Mann sagte, auch eine der Bedeutungen ist derjenige, von dem alles abhängt. Logischerweise, weil wenn alle sich ihm zuwenden, dann hängt alles von ihm ab, subhanahu wa ta'ala. Er ist auch derjenige, der von allem unabhängig ist. Warum? Weil alle wenden sich an ihn. Und er braucht natürlich niemanden. Alle wenden sich nur an ihn, subhanahu wa ta'ala. Und er ist auch derjenige, der in allen Angelegenheiten angepflegt wird, angefleht wird und so weiter und so fort. Insofern, wie gesagt, liebe Geschwister, das Wort Samad bedeutet vieles in der arabischen Sprache, aber das, was ich euch gesagt habe, ist diese Zusammenfassung davon. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden. Er hat nicht gezeugt, bedeutet natürlich, er hat keinen Sohn, so wie die Christen es ihm zuschreiben. Sie sagen, er habe einen Sohn namens Isa. Wal'iyadu billah. In Wirklichkeit ist er der Sohn von Maryam und ein Geschöpf Allahs. Und Das ist auch eine Antwort auf das, was manche Juden sagen, Allah habe auch einen Sohn namens Uzair, ebenfalls, das ist eine ersonnene Lüge. Und es ist auch gleichzeitig die Antwort auf die Aussage der Götzendiener, die Allah subhanahu wa ta'ala Töchter zugeschrieben haben. Sie haben gesagt, die Engel sind die Töchter Allahs, und so hat Allah in einem Satz all das zunichte gemacht. Er hat nicht gezeugt, subhanahu wa ta'ala. Denn ihr wisst, liebe Geschwister, warum zeugt ein Lebewesen überhaupt? Ein Lebewesen zeugt, weil es nicht beständig ist und ewig ist. Jedes Tier, jeder Mensch, der zeugt, das macht er, warum? Damit diese Spezies weiterlebt. Wenn der Mensch nicht zeugen würde, dann nach ein paar Jahren wird er aussterben. Aber Allah Azza wa Jal, er stirbt nicht, subhanahu wa ta'ala. Allah sagt im Koran, vertraue auf den Lebendigen, der niemals stirbt. Insofern braucht er auch nicht Zeugen für Wasser. Es gibt keine Notwendigkeit, es gibt keinen Sinn. Und derjenige, denn aus einem Gott würde sich, das kann man sich gar nicht vorstellen, soll dann doch mal ein Gott rauskommen? Ja, das ist was. Das ist ja das Problem auch bei der christlichen Trinität. Weil sie sagen, Gott der Vater, Gott der Sohn. Haben wir zwei Götter? Dann sagen sie, nein, ein. Ja, was ist dann? Es sind aber zwei Personen. Dann sagen sie, ja, zwei Personen, aber trotzdem nur ein Gott. Das heißt, es sind Widersprüche, aus denen du nicht rauskommst. Und das Einfachste ist, einfach das zu sagen, was Allah Azza wa Jalla gesagt hat. Denn es gibt nur einen Gott, subhanahu wa ta'ala. Und er sagte, er ist auch nicht gezeugt worden, damit man nicht denkt, dass Allah Azza wa Jal irgendwo herkommt. Das war die Antwort auf die Frage. Sie sagten zu uns so blana Rabbak. Er sagt uns, wo kommt dein Herr her? Wo kommt dein Herr her? Die Antwort ist, Allah Azza wa Jal, er war schon immer da. Er wurde nicht gezeugt. Und warum hat er zuerst gesagt, er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden? Manche Tafsir-Gelehrten sagen, weil Allah Azza wa Jal, weil die meisten Leute haben ein Problem mit dem ersten Teil. Die meisten Leute auf dieser Welt, die mit dieser Ayah ein Problem haben, sie behaupten, Allah habe ein Kind. Und deswegen war das wichtiger, das zuerst zu erwähnen, als das zweite. Und hier sehen wir, dass die Ulama des Tafsir, möge Allah mit ihnen wirklich zufrieden sein, sich Gedanken machen, auch über die Anordnung der Worte. Denn das sind die Worte Allahs. Das sind die Worte Allahs, genau in dieser Reihenfolge hat er sie gesprochen, subhanahu wa ta'ala. Das ist also kein Zufall und nicht, ja, hätte man auch so formulieren können. Nein, das ist so die beste Art, das zu formulieren und darzustellen. Insofern hat er, subhanahu wa ta'ala, keine Eltern. Und manche Leute sagen, Allah azza wa jal, waliyadu billah, habe eine Mutter sogar. Ja, das ist das Problem, ne? Wenn Jesus der Sohn ist von Gott und der Sohn ist von Maria, ja, wer war denn dann der Vater? Ja? Oder wenn Jesus dann Gott selbst ist, was ist dann Maria? Das ist die Mutter von ihm, oder? Deswegen sagen sie Mutter Gottes, waliyadu billah. Ja. Also es ist ein Schlamassel, aus dem man nur rauskommt, wenn man einfach sich an den Koran hält und nichts hinzufügt zu dem, was Isa a.s. gesagt hat. In der letzten Aya sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Das heißt, und niemand ist eben jemals gleich. Oder es gibt keinen ihm Ebenbürtigen. Es gibt keinen ihm Ebenbürtigen. Das heißt, Allah Azza wa Jalla, es gibt weder jemanden, der ihm ähnelt, sodass er ihm in einer Eigenschaft irgendwie gleicht, in irgendeiner Hinsicht. Und es gibt auch schon gar nicht jemanden, der ihm in jeglicher Hinsicht gleicht. Weil Allah sagt in Surah Ash-Shura, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Es gibt niemanden, der ihm gleicht. Und insofern ist Allah Azza wa Jal sozusagen, hat er uns in diesen Ayat, liebe Geschwister, sich selbst beschrieben, subhanahu wa ta'ala. Das macht die Surah so wertvoll. Das Schönste am Koran ist, wenn Allah Azza über sich selbst spricht. Besseres gibt es nicht. Schöneres gibt es im Koran nicht. Zweifellos. Ja? Und das heißt nicht, dass wir sagen, manche Stellen sind nicht schön. Nein. Wir sagen, alle sind schön. Aber wir machen das Gleiche, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns beigebracht hat. Er hat uns beigebracht, dass manche sind wertvoller. Punkt. Wie diese Sura, sie gleicht einem Drittel des Koran. Wenn wir diese Ayat noch einmal verinnerlichen, Allah sagte, sprich, Allah ist ein Einziger. Dann heißt es, Allah ist der Überlegene, der Absolute, an den sich alle zuwenden, der niemanden braucht. Das ist alles die Bedeutung von Samad, wie gesagt. Dann sagt er, er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden. Das ist wie eine Erklärung der Ayah vorher. Wenn alle Geschöpfe der Himmel und Erde sich ihm zuwenden, subhanahu wa ta'ala, dann kann es nicht sein, dass er von irgendjemandem abhängt. Da kann es nicht sein, dass er Eltern hat, die ihn gezeugt haben. Das kann nicht sein. Und es kann auch nicht sein, dass er subhanahu wa ta'ala zeugt. Ja? Weil er braucht das nicht. Alle hängen von ihm ab. Und er ist sowieso ewig. Und eine der Bedeutungen von Samad haben wir gesagt, ist ewig. Dass er der ewig Lebende ist, subhanahu wa ta'ala. Und dann sagte er, subhanahu wa ta'ala, in der letzten, der vierten Ayah, und niemand ist ihm jemals gleich. Das ist wie die Schlussfolgerung der Ayat vorher. Und wie das Ergebnis der Ayat vorher. Und wie die Zusammenfassung der Ayat vorher. Allah ist ein Einziger, niemand ist so wie er, subhanahu wa ta'ala. Allah ist As-Samad, alle wenden sich zu ihm und er braucht niemanden. Niemand ist so wie er, subhanahu wa ta'ala. Er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt. Alle sind immer schon alle wieder raus. Keiner ist so wie er, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen in der letzten Ayah, er will dir sagen, niemand ist so wie er, subhanahu wa ta'ala. Er sagt es dreimal, indirekt, und dann spricht er es deutlich aus in der vierten und letzten Ayah. Insofern, liebe Geschwister, Surat al-Ikhlas ist eine gewaltige Sura. Und Surat al-Ikhlas, liebe Geschwister, ist Sunnah, dass man sie an ganz bestimmten Zeiten und Stellen liest. Das macht sie auch besonders wertvoll, weil Qul huwallahu ahad ist Sunnah, dass man sie in seinem Witr-Gebet liest, in der letzten Raka'a, in seinem Witr-Raka'a, in der letzten Raka'a. Dann ist Qul huwallahu ahad Sunnah, dass man sie liest vor dem Schlafen. Dann Qul huwallahu ahad ist Sunnah, dass man sie liest nach jedem Pflichtgebet, der fünf Pflichtgebete. Dann Qul huwallahu ahad ist Sunnah, dass man sie liest, wenn man in der zweiten Raka'a nach dem Maghrib-Gebet, Sunnah nach dem Maghrib, zweiten Raka'a, Qul Allahu Ahad. Und Sunnah ist Qul Allahu Ahad, dass man sie liest, wenn man Tawaf gemacht hat, dass man in der zweiten Raka'a Qul Allahu Ahad liest. Und Sunnah ist, dass man Qul Allahu Ahad liest, vor dem Morgengebet, die zwei Raka'a Sunnah, dass man auch in der zweiten Raka'a Qul Allahu Ahad liest. Das sind alles Beweise, viele Hinweise darauf, dass Qul Allahu Ahad eine Sura ist, die eine besondere Stellung im Koran einnimmt. Und deswegen sollten wir auch verstehen, was sie bedeutet. Und ich weise noch einmal darauf hin, jeder, der dieses kleinen, kurzen Surah gelernt hat, soll auch unbedingt bitte die Bedeutungen der Sura in seiner Sprache, die er spricht, auch mal nachlesen und das verinnerlichen. Möge Allah Azza wa Jalla euch belohnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslima kathira.